gegeben hätte ich dir einst. Mein allerletztes Hemd, du wolltest es nicht. Du wolltest es nicht von mir. Von dir und deinem Lächeln war ich früher ganz gefangen. Inzwischen bin ich zwar noch hier, doch längst bin ich gegangen. Inzwischen bin ich zwar noch hier, doch längst bin ich gegangen. Kalte Leere macht mir Angst, denn nichts blieb in mir zurück. Dabei warst du für mich einmal das einzig wahre Glück. Dabei warst du für mich einmal wahre Glück. Gegeben hätte ich dir einst mein allerletztes Hemd. Jetzt fröstelt's mich.